sagen, wir warten nur. Ich hab dich lieb, was auch geschehen mag in fernen Tagen. Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, in deinem Schmerz, in deinem Trösten, in Stunden, die ein Frauen trübt. Da sollen dich vier Worte trösten, vier Worte nur, ich hab dich lieb.